Thema: Hochzeit. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie circa 5 Minuten Zeit. Muster. Die beiden Fotos vermitteln mir das Thema Ehe bzw. Eheschließung. Was Ehe bedeutet. Sie ist nicht nur eine der möglichen Partnerschaftsformen. Die Ehe als Institution ist immerhin die älteste und klassische Form der Partnerschaft zwischen Erwachsenen, die später Kinder bekommen und diese gemeinsam in einer Familie großziehen wollen. Wie feierlich und gleich unterschiedlich die Hochzeit gefeiert werden kann, zeigen die beiden Bilder. Das erste ist eine bescheidene Hochzeit unter Freunden in der Natur. Das zweite eine pompöse kirchliche Trauung in einer Kathedrale in der Gegenwart von Hunderten von Gästen. Es heißt, die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben einer Braut, die schon als kleines Mädchen von diesem Tag geträumt hatte. Da werden Traditionen wiederbelebt. Die Braut muss etwas Altes, etwas Neues und etwas Geliehenes tragen. Und das alles muss mit Mutter und zukünftiger Schwiegermutter haargenau geplant sein. Wie kompliziert so etwas sein kann, sieht man in Dokumentarfilmen über Hochzeitsvorbereitungen. Zum Altar führt immer ein langer Weg. Das Paar geht miteinander jahrelang. Die Verlobung ist ein Zeichen dafür, wie ernst man es mit der Partnerschaft meint. Man hat seinen Traummann, seine Traumfrau gefunden und ist gewillt, ihn, sie zu heiraten. Verlobungen werden traditionell im Familienkreis gefeiert. Der künftige Bräutigam sucht davor einen Trauring für sich und seine Verlobte aus und hält um die Hand seiner Freundin an. Es soll mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen werden, bevor sich die beiden das Ja-Wort sagen können. Das große Ereignis kann sicher teuer werden. Die Kosten dafür werden normalerweise von den Eltern übernommen. Das junge Paar muss sich bloß über ihr Outfit einig werden, die Einladungen zur Hochzeit verschicken und mit den eingeladenen Geschenkideen diskutieren. Zumindest theoretisch. In Wirklichkeit ist die Vorbereitung auf den schönsten Tag eine sehr stressige Zeit für Braut und Bräutigam. Und wenn der große Tag kommt, machen die beiden vor Aufregung die ganze Nacht kein Auge zu. Was, wenn ich die Ringe vergesse, denkt der Mann. Was, wenn ich vor dem Altar stolpere, denkt die Frau. Wie romantisch. Wenn die Hochzeit zu Ende ist, fühlen sie eine große Erleichterung. Sie sind das schönste Paar der Welt und alles hat bestens geklappt. Die Hochzeit findet auf dem Standesamt und oder in der Kirche statt. Einigen Gästen werden die Aufgaben der Trauzeugen, der Brautjungfern und des Brautführers zugewiesen. Brautjungfer zu werden ist eine Ehre. Da muss mit Bedacht vorgegangen werden, denn Freundinnen können leicht in Streit geraten, wem von ihnen diese Ehre zuteil wird. Die Braut trägt üblicherweise ein traditionelles Hochzeitskleid, ein geschmackvolles Weiß, klassisch elegant oder vielleicht ein bisschen sexy, je nach Temperament und natürlich ein Schleier. Der Bräutigam einen schwarzen oder grauen Smoking. Es werden Fotografen engagiert, die die ganze Zeremonie filmen, damit sogar Enkelkinder sehen können, wie schön ihre Oma einst war. Die Gäste schießen mit ihren Handys Fotos. Jeder will eine schöne Erinnerung von diesem Tag mit nach Hause nehmen.